Mehrdeutigkeit ertragen. Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer behauptet, unserer Zeit fehle es an Ambiguitätstoleranz. Er meint mit dem Begriff Ambiguität allerdings nicht wie üblich Mehrdeutigkeit, sondern fasst ihn als weiten Gegenbegriff zu Vereindeutigung. Ambiguität bezeichnet neben der Mehrdeutigkeit noch Allgemeinheit, Vielfalt, Unentscheidbarkeit. Willkür und Vagheit, also unscharfe Begriffsgrenzen. Bauer zufolge könnten die Menschen in der heutigen Zeit Ambiguität nicht mehr so gut ertragen wie frühere Generationen. Diese Kulturanalyse belegt er allerdings so gut wie gar nicht mit quantitativen Studien. Vor allem unterscheidet Bauer bei Ambiguität nicht zwischen ästhetischer Vielfalt und moralischer Zwiespältigkeit. Bauers Behauptung zum Trotz können wir Ambiguität so oder so weltweit insgesamt besser ertragen als früher. Ästhetische Vielfalt ist ein Merkmal der progressiven Revolution. Das Angebot an Waren und Erlebnissen hat sich vergrößert und ausdifferenziert, die Genres der Unterhaltungsindustrie verschwimmen. Neben der Warenauswahl im Supermarkt sind Film und Musik zwei eindrückliche Beispiele für diese Entwicklung. Im Jahr 1962 kamen 200 Gitarren auf 1 Million Menschen. Im Jahr 2014 waren es schon 11.000. Im Jahr 1950 wurden einige 10.000 neue Musikstücke eingespielt. Im Jahr 2015 kamen über 6 Millionen neue Aufnahmen auf den Markt, die neben Klassik, Pop und Hip-Hop auch Klezmer, mittelalterliche Choräle und Free Jazz umfassen. Dieses exponentielle Wachstum zeichnet sich auch in der Filmbranche ab. Im Jahr 1895 projizierten die Brüder Lumière in einem Pariser Café einen der ersten Filme der Geschichte. Ab 1906 kamen vereinzelt erste Spielfilme in die Kinos. Heute sind es mehr als 11.000 Filme pro Jahr. Auch im Zusammenleben können Menschen mittlerweile Zwischenstufen besser aushalten. So sind zum Beispiel Intersexualität und Transsexualität zumindest im Westen mehr akzeptiert als zuvor, was sich darin zeigt, dass deutsche Pässe seit dem 1. Januar 2019 die Bezeichnung divers für das dritte Geschlecht zulassen, auch wenn der Weg zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit noch weit ist. In Wertefragen neigen wir zwar oft zu einer vorschnellen moralischen Vereindeutigung, doch unsere gelebte Moral reflektiert zumindest mehr Graustufen als früher. Das zeigt unter anderem die Rechtsprechung, die universelle Güter abwägt wie Schutz und Freiheit, individuelle und gesellschaftliche Interessen ausbalanciert und im Strafmaß feine Gradierungen zulässt.